Check, check, check, check, check, check. Technology, old school is over, so I'ma show you the definition of knowledge. I'm sorry, I'm joking, my heart is beating for that old shit. Cold spit, what I's made of since the day I was born. Bitch, that gore shit. Then I'ma show you pussies, let that whore get more of it. She don't want me stopping, I get four of them. Got people on this beat that'll rip you up in pieces. All those bitches that won't fuck with the people out of my streets. Get shit, she did it and got gun raped by some niggas. Look like beast kids. I don't want it happen, but she acting like she need it. Necro eats make right, they'll be digging on that techno. I'm in this bitch. Cause they be digging out watch the ends flow. Intense flow. Cause you know me in a different way, jit. You just gay, bitch, and was born and gonna stay shit. Break, kid, you don't wanna hear it cause you afraid, jit. Tech, tech, tech, tech, tech, technology, bitch. Es ist dunkel in der Nacht, wo der Rap hier erwacht. Von den Bordstein zum Freak wurde ich zum Tier gemacht. Wir sind krass, spürst du das mit dem Bass und der Kraft? Schieb den Hass auf die Macht, Nachbarschaft und du lachst. Bist du Hass, dass du Cake gegen uns ein kleiner Pisser bist? Wir sind hier die Kings, weil ich jeden kleinen Stricher diss. Du bleibst ein Fick. Bitte guck dich doch mal an, ich bin die zweite Teufelshand. Spasten werden hier verbrannt. Wir sind krank mit der Gun in dein Face, bis du schreist. Warum stellst du eine Frage, wenn ich diese zerreiß? Meine Zeit ist gekommen und ihr pumpt auch die Drakes. Weil ihr wisst, das ist Rap und ihr wollt mich als Chef. Das ist echt wie der Schwanz in der Hose, wenn er platzt. Mit der Hand an den Sack, weil ich so rappen kann. Arrogant mit der Klick steh ich hinter meinen Arzt. Grüße gehen an Play, Hightech Music, keine Spasten. Guten Tag, Holmes, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Nick und hau dich, wenn du mir nochmal ins Wort fällst. Du Dorf, gäbe es da sozial und du willst mein Muskel hören. Schwanz in dein Ohr und garantiert ist, ich bumm dich hören. Ich kann die Kunst beschwören, Junge, das ist Hightech-Rap. Gruß geht raus an Punch und Capri, Bitch, das sind die Hightech-Max. Ich feg jeden einzeln weg und doch ohne Knüppel und Messer. Du bist kein G, Junge, du bist nur ein Krüppel-Rapper. Als du rappen, Krüppel besser hat's, ich mach Welle jetzt. Ich bin Nekro, der Junge, der die Schellen setzt und dazu noch Wellenbrecher. Also Junge, sag was, ich verkauf das kleingehackte Koks auf deinem Marktplatz. Lass mir ein Blasen auf dem Parkplatz, die Bitch ist weg. Sie hat mein Pimp geleckt und ich sag fick die Ex. So ist das Fick gesetzt, du kannst mein Penis blowen, Nekro der Boss, und ich werd meinen Schwanz in deinen Schädel hauen. MySpace.com und ich hör mir deutschen Rappern. Und das Business ist versorgt von abgrundtief schlechten Rappern. Das ist Rap, Mann. Esom technisch hochfrisiert, unser Rap ist einzigartig, unsere Technik hochversiert. Weißt du, was passiert? Rap mal weiter über Messer klingen. Stell mich jetzt ans Mic und ich weiß schon, dass ich besser schieb. Lass Münzen in deinem Becher klingen. Mach weiter dein Schnorrertrip, ich mache arroganten Rap, kein einfallslosen Horrorshit. Das ist Hightech, Mic Check, Rapper an die Macht. Wer ist fleißig wie ich, Mann? Es reicht nicht, was du machst. Das, was du rappst, macht dich Spaß nicht zum Gangster. Du kannst sagen, was du willst, du homophobisch Schwuchtel, nutzt dein Ständer. Wer soll sich ändern? Wir bleiben die Besten. Wer will es testen? In sachten Texten sind wie Hightech, weil wir Hightech rappen, Detten checken MySpace. Doch ich fick auf Plays. Das ist Hightech, Mutterficker, und ich fick auf Gays. Hör diesen Sound, es ist Right, der am Rad dreht. Dreh dich nicht um, ich hab keinen Bock auf dein Kackface. Ich bin so richtig King, weil ich nicht wie ein Spaß lebe. Du bist nicht dabei, Junge, weil ich dir nicht die Hand gebe. Ich sauf ein Schlosspilz und denke, dass ich's richtig bringe. Hör auf zu rappen, denn dafür hast du nicht die Stimme. Brauch nur mein Willen und kann Wellen damit brechen. Ich bin ein harter Mann, es gibt keinen Anschlag rappen. Es kann selten jemand flexen, wie ich es mach. Du Bitch, geh's drauf, du kleibst die Augen zusammen. Du siehst wie ein Fitchy aus. Das ist Hightech Rap, die höchste Liga im Game. Der neueste Scheiß heiß, sie kriegen Fieber, die Fans. Du sollst lieber ins Rennen, das ist eben der Trend. Du kriegst auf die Schnauze, Homes. Egal mit wem du hängst, du hast ein Problem. Obex hat deine eigenen Leute. Das ist der Rap-Jackpot, nenn es auch meine Beute.